SWR 2 Hörspiel. Fall für Sherlock Holmes. Kriminalhörspiel nach einer Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle. Heute Charles Augustus Milverton oder Einbrecher im Frack. Das Jahr 1899 war gerade 5 Tage alt. Fast 3 Stunden lang stapften wir an diesem kalten, frostigen Januarabend durch die verschneiten Straßen Londons. Holmes persönlich hatte, was selten vorkam, diesen Spaziergang vorgeschlagen. Doch solange wir unterwegs waren, sprach er nicht ein einziges Wort. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass er über einen neuen Fall nachdachte. Als wir endlich wieder in der Baker Street anlangten, wurde meine Vermutung Gewissheit. Eine Visitenkarte steckte an der Wohnungstür. Ein unangenehmer Besuch kündigt sich an, mein Lieber. Gut, dass wir diesen erfrischenden Marsch unternommen haben. Charles Augustus Milverton, Agent, Appledore Towers, Hampstead. Ist mir völlig unbekannt, wer ist das? Der niederträchtigste Schurke Londons, mein Bester. Trotzdem sagt mir der Name überhaupt nichts. Sein Deckname? Keineswegs. Das hat ein Charles Augustus Milverton nicht nötig. Er verkehrt in den allerbesten Kreisen und sucht sich dort auch seine Opfer. Sein Auftreten ist äußerst zuvorkommend und vollkommen korrekt. Aber in Wirklichkeit ist er eiskalt. Durchtrieben. Skrupellos. Ein Erpresser also? Der König der Erpresser, Watson. Wen Milverton in den Fängen hat, den presst er aus bis auf die Knochen. Hör dich um in der feinen Gesellschaft und du wirst an die 100 finden, die schon bei der Nennung seines Namens blass werden. Eine ziemlich einträgliche Erwerbsquelle, vermute ich. Milverton ist einer der reichsten Männer Londons. Und seine Methode? Höchst einfach. Er arbeitet wie ein grundsolider Geschäftsmann. Zuerst kauft er Briefe, die einflussreiche Personen kompromittieren können. Er zahlt nach Wert des Inhalts und nach Stand der Person. Und zwar nicht schlecht. In besonderen Fällen bis zu 2000 Pfund. Dann wartet er ab und im geeigneten Moment bietet er die Ware seinen Opfern an. Zu Spitzenpreisen, versteht sich. Und den Betroffenen bleibt keine Wahl. Sie müssen kaufen, wenn sie sich nicht selbst zugrunde richten wollen. Sherry? Ja, danke, mein Lieber. Danke. Wie kommt ihr an diese Briefe ran? Sie werden ihm angeboten. Von missgünstigen Dienstboten oder gewinnsüchtigen Gaunern, von enttäuschten Liebhabern oder im Stich gelassenen Mätressen, mitunter sogar von Leuten aus den besten Kreisen, wenn zum Beispiel eine Intrige oder Eifersucht im Spiel ist. Aber den Kerl muss man doch gesetzlich zu fassen kriegen. Theoretisch ja, faktisch kaum. Oder sagen wir, nur sehr schwer. Also das verstehe ich nicht. Mein lieber Watson, was hätte zum Beispiel eine Dame davon, die ihn mit ihrer Aussage für einige Monate ins Gefängnis brächte? Er würde alles daran setzen, die Ärmste später umso gründlicher zu vernichten. Ja, vermutlich. Aber was sucht dieser Milverton bei dir? Sagt dir der Name Lady Eve Brackwell etwas? Lady Eve? Ist das nicht die junge Dame, die in 2 Wochen den Grafen von Dovercourt heiraten soll? Ganz recht. Milverton sind ein paar leichtsinnige Briefe, die sie einem jungen Mann geschrieben hat, zugespielt worden. Und man hat mich gebeten, mit ihm zu verhandeln. Glaube, er ist schon da. Na, kannst du ja alles von ihm selbst hören. Mr. Milburn, wie ich vermute? Ganz recht, Mr. Holmes. Freut mich außerordentlich, Sie kennenzulernen. Ich fürchte, diese Freude ist nur auf Ihrer Seite, Mr. Milburn. Aber kommen Sie herein. Bitte. Gehen dann, bitte. Danke, sehr freundlich. Guten Tag. Guten Tag. Das ist Dr. Watson, mein Freund und Kollege. Bitte, nehmen Sie Platz, Mr. Milburn. Danke vielmals. Ja, dann könnten wir eigentlich gleich zur Sache kommen, wenn es recht ist. Haben Sie die 7.000 Pfund? 7.000 Pfund? Ganz recht, so war es vereinbart. Wie steht's, Mr. Holmes? Nun, Mr. Milburton, ich habe von dieser Summe gehört. Sie erscheint mir allerdings unverhältnismäßig hoch für das, was Sie als Gegenwert zu bieten haben. Finden Sie? Ja. Ich bin durch meine Mandantin über den Inhalt dieser Briefe unterrichtet und ich halte sie kaum für kompromittierend. Diese Meinung ehrt Sie, Mr. Holmes, doch kennen Sie zufällig den Grafen von Dovercourt, den zukünftigen Gatten der reizenden Lady? Flüchtig. Das reicht. Sie werden mir sicher beipflichten, wenn ich behaupte, dass der Graf bekannt für seinen untadeligen Charakter und seine, nennen wir es konsequente Haltung, kaum Verständnis aufbringen wird für die rege und, wie man hinzufügen muss, ziemlich vertrauliche Korrespondenz zwischen seiner zukünftigen Gemahlin und einem gewissen Herrn. Aber wenn Sie bzw. Ihre Mandantin an dem Geschäft nicht interessiert sind... Bitte behalten Sie Platz, Mr. Milburton. Es versteht sich, dass wir jeden Skandal vermeiden wollen. Sehr vernünftiger Standpunkt, Mr. Holmes. Ich freue mich, das gerade von Ihnen zu hören. Vermutlich wissen Sie, dass die Lady keineswegs so vermögend ist, wie allgemein angenommen wird. Ja, ich bin informiert über die betrübliche finanzielle Situation der Lady. Schön. Die von Ihnen genannte Summe kann sie unmöglich aufbringen. Deshalb sollten Sie Ihre Forderungen auf ein realistisches Maß zurückschreiben. Oh, Mr. Holmes, für wen halten Sie mich eigentlich? Wie Sie wissen, bin ich Geschäftsmann. Außerdem sollte man angesichts der bevorstehenden Heirat doch wohl davon ausgehen, dass einige vermögende Freunde und Verwandte der Lady ihr großzügig unter die Arme greifen werden. Als kleines Hochzeitspräsent, sozusagen. Nein, Milburton. Sie täuschen sich. Nun, das ist ja mal schade. Tut mir wirklich leid um die Lady. Schauen Sie, Mr. Holmes, hier habe ich zum Beispiel einen Brief, den eine Dame der allerhöchsten Gesellschaft an einen... Nun, der Name des jungen Mannes tut nichts zur Sache. Diesen Brief wird der überglückliche Gatte besagter Dame morgen früh in Händen halten, da die Dame sich außerstande sah, lächerliche 1.200 Pfund aufzutreiben. Oder vielleicht erinnern Sie sich an einen anderen Fall, der mit der überraschenden Entlobung von Miss Miles und Colonel Dorking endete. Ich könnte Ihnen noch ein anderes Dutzend solcher betrüblicher Fälle aus meinem kleinen Notizbuch zitieren. Nicht nötig. Es ändert nichts daran, dass das Geld nicht aufzutreiben ist. Ich bin befugt, Ihnen 2.000 Pfund anzubieten, eine Summe, die ich persönlich für weit überhöht halte. Dennoch würde ich Ihnen empfehlen, das Angebot anzunehmen. Denn eine Bloßstellung der Lady würde Ihnen keinen Penny einbringen. Oh, Mr. Holmes, Sie irren gewaltig. Angenommen, die Lady zeigte sich uneinsichtig, so wäre das bedauerlich. Wohlgemerkt für Sie, aber keineswegs unprofitabel für mich. Ihr Fall würde sich nämlich schnell herumsprechen und die Zahlungsmoral meiner übrigen Kunden erheblich beflügeln. Sie verstehen? Nur zu gut, Mr. Milburton. Watson! Sitzen bleiben, Milburton! Watson, halt ihn im Sessel fest! Ich bin neugierig, was unser werter Gast in seinem Notizbuch verzeichnet hat. Aber Mr. Holmes... Warum dann plötzlich so impulsiv? Man schilderte sie mir als einen höchst besonnenen Mann. Glauben Sie im Ernst, dass ich wertvolle Dokumente bei mir trage? Im Übrigen mache ich Sie darauf aufmerksam, dass ich schon seit einer Weile den Finger am Abzug meines Revolvers habe. Verlassen Sie sich darauf, dass ich rücksichtslos schießen werde. In Annahme einer Notwehrsituation. Falls Sie mich dazu zwingen. Sie verstehen? Lass ihn los, Watson. Sehr vernünftig. Ja, unter den gegebenen Umständen, meine Herren, gestatten Sie, dass ich mich empfehle. Was nun? Was soll die Frage, Watts? Der Kerl hat dich ausgetrickst wie ein Anfänger. Ich muss ihn anders packen. Was meinst du, Watson? Bevorzugt ein Dienstmädchen eher einen Handwerker oder einen Matrosen? Ich verstehe nicht, worauf du hinaus willst. Wen würde sie lieber heiraten? Den Handwerker oder den Seemann? Ich glaube eher den Handwerker, aber... Stimmt. Das denke ich auch. Willst du mir nicht sagen, was du vorhast? Nun, ich werde mich als Klempner verkleiden. Als vielversprechenden, aufstrebenden Klempner. Und ich werde mich William Brown nennen. Und dann? Dann gehe ich auf Brautschau. Es vergingen 8 Tage, an denen ich Holmes weder sah noch eine Nachricht von ihm erhielt. Vermutlich hatte er sich irgendwo in London ein Zimmer gemietet, um von dort aus als harmloser Handwerkergeselle William Brown seine Ermittlungen im Fall Charles Augustus Middleton weiterzuverfolgen. Endlich, an einem stürmischen Samstagabend, stand er wieder an der Tür zu unserer Wohnung in der Baker Street. Hallo, mein lieber Watson. Hallo. Du kannst mir gratulieren. Gratulieren? Wozu? Zu meiner Verlobung. Holmes. Ist das wahr? Ja, mein Bester. Ich habe mich gestern mit der liebreizenden Miss Agassiz Baker verlobt. Sie ist das Dienstmädchen unseres speziellen Freundes Charles Augustus Milverton. Du lieber Himmel, Holmes, bist du da nicht etwas zu weit gegangen? Mir blieb keine andere Wahl. Irgendwie musste ich an den Kerl herankommen. Und jetzt kenne ich sein Haus wie meine Westentasche. Aber das Mädchen... Oh, das ist nicht so tragisch. Agassiz wird angeschmachtet von einem bisher erfolglosen Liebhaber. Bei dem wird das arme Ding mit Sicherheit Trost finden, sobald ich sie verlassen habe. Hör doch mal, Watson. Haben wir nicht eine herrliche Nacht heute? Herrlich nennst du das? Diesen Sturm? Keinen Hund würde ich heute Nacht auf die Straße jagen. Das sollst du ja auch nicht. Aber dieses Wetter ist wie geschaffen. Für ein nächtliches Verbrechen. Findest du nicht? Für ein Verbrechen? Was meinst du damit? Ich habe vor, gegen Mitternacht bei Milverton einzubrechen. Holmes, bist du dir im Klaren, was du damit riskierst? Selbstverständlich. Mein Vorhaben ist zwar gesetzwidrig, aber moralisch unanfechtbar. Es gibt keine andere Möglichkeit, an das Notizbuch und die Briefe dieses Gentleman heranzukommen. Morgen ist die Hochzeit von Lady Eve. Und um 12 Uhr Mittag läuft die Frist zur Zahlung der 7000 Pfund ab. Also gut. Wann brechen wir auf? Was heißt wir? Ich gehe allein. Die Sache ist zu gefährlich. Eben. Deshalb bestehe ich darauf, dabei zu sein. Nein, ich möchte dich da nicht hineinziehen. Na schön. Dann wirst du auch nicht gehen. Ich schwöre dir, dass ich auf der Stelle zu Scotland Yard gehe und dort singe wie eine Nachtigall, wenn du mich nicht mitnimmst. Das ist Erpressung, mein Lieber. Nenn's, wie du willst. Ich gehe jedenfalls nicht von meinem Entschluss ab. Also gut, alter Freund. Seit Jahren teilen wir schon diese Wohnung. Warum sollten wir nicht auch gemeinsam in einer gemütlichen Zelle wohnen? Mal den Teufel nicht an die Wand, Holmes. Kalte Füße, mein Bester. Ich möchte jedenfalls nur ungern den Rest meines Lebens hinter Schloss und Riegel zubringen. Ach, weißt du, ich bin da etwas optimistischer. Lebensläufe sind doch eigentlich etwas sehr Zufälliges. Ich kann mir jedenfalls sehr gut vorstellen, dass ich auch einen ganz passablen Gauner abgeben könnte. Meinst du nicht? Aber sicher. Ich fasse diese deine Meinung als Kompliment auf. Schau mal, was ich gestern erstanden habe. Scheint eine Art Glasschneider zu sein. Du bist ja überaus beschlagen, mein Lieber. Kompliment. Was ist das für eine Spitze? Diamant. Das Beste, was zurzeit in einschlägigen Kreisen benutzt wird. Übrigens werden wir dein Stethoskop benötigen. Wozu denn das? Der Safe hat eine Zahlenkombination. Und dein altes Hörer wird uns verraten, welche Zahlen der gute Charles am häufigsten einstellt. Gegen 11 Uhr fuhren wir mit einer Droschke nach Hampstead. Wir hatten Abendgarderobe angelegt, sodass wir wie Theaterbesucher aussahen. Einige Querstraßen vor den Appledore Towers ließen wir den Kutscher halten. Den restlichen Weg gingen wir zu Fuß, obwohl es stürmte und leicht regnete. Keine Menschenseele begegnete uns. Drüben ist das Haus. Wie üblich alles dunkel um diese Zeit. Links liegt das Schlafzimmer. Milverton hat die Angewohnheit, schon um 10 Uhr zu Bett zu gehen. Das Fenster rechts daneben? Der Arbeitsraum. Er steht mit dem Schlafzimmer durch eine Tür in Verbindung. Gibt es einen Hund? Natürlich, eine riesige Dogge. Holmes, das ist doch nicht dein Ernst. Keine Angst. Meine gute Agatha sperrt den Köter jeden Abend in den Zwinger auf der Rückseite des Hauses. Siehst du das Gewächshaus dort? Ja. Es hat einen direkten Zugang zum Arbeitszimmer. Ein idealer Einstieg. Komm. Die Tür zum Gewächshaus war verriegelt. Doch in Sekundenschnelle schnitt Holmes eine runde Öffnung in die Scheibe und schloss die Tür von innen auf. Durch einen Wald exotischer Pflanzen gelangten wir zur Verbindungstür zum Arbeitszimmer. Vorsichtig drückte Holmes die Klinke herunter. So. Was nun? Hier. Auch eine neue Werbung. Ein Universal-Dietrich. Von Meisterhand gefeilt. Kaum hörbar hantierte Holmes an dem Schloss. Es dauerte keine halbe Minute, bis sich die Tür öffnen ließ. Da sprang uns etwas Schwarzes entgegen. Was war das? Ein kleines persisches Raubtier. Mir ist nicht zum Spaßen zumute. Kein Grund zur Aufregung, mein Lieber. Milverton ist ein großer Katzenfreund. Durchaus möglich, dass noch einer seiner vier Perserkater hier herumstreicht. Los, komm! Vorsichtig schlichen wir durch den großen Raum. Der schwache Schein des niedergebrannten Kaminfeuers gab gerade so viel Licht, dass wir die Möbel erkennen und uns daran vorbeitasten konnten. Neben der Feuerstelle befand sich eine Tür, die zum Garten hinausführte. Plötzlich blieb Holmes stehen. Das begreife ich nicht. Was? Die Verandatür. Was ist damit? Sie ist nur angelehnt. Obwohl Agatha mir versichert hat, dass Milverton höchstpersönlich jeden Abend sämtliche Türen abschließt. Vielleicht für die Katzen. Unwahrscheinlich. So leichtsinnig kann er nicht sein. Du behältst die Tür im Auge, während ich mich an den Safe mache. Ja, gut. Fast eine halbe Stunde hockte Holmes vor dem schweren Panzerschrank. Immer wieder drehte er vorsichtig am Griff des Zahlenschlosses und horchte dabei mit dem Stethoskop. Schließlich hörte ich, wie er leise durch die Zähne pfiff. Er hatte es geschafft. Es klickte und die Tür des Safes ließ sich öffnen. Plötzlich hörten wir ein Geräusch. Blitzschnell sprang Holmes auf, schloss den Safe und drückte mich hinter einen schweren Vorhang. Was war das? Es kam aus dem Schlafzimmer. Still. Ich vermute, wir werden bald Besuch bekommen. Milverton? Wir werden es erleben. Er ist es. Glaubst du, dass er uns gehört hat? Kaum. Ich glaube vielmehr, dass bald noch weitere Personen auftreten werden. Die Milverton einen Besuch abstatten wollen? Findest du das so absonderlich? Aber um diese Zeit. Warum denn nicht, mein Lieber? Wir sind ja auch um diese Zeit hier. Achtung! Mr. Milverton? Nein, endlich. Warum kommen Sie erst jetzt? Er hat Sie also erwartet. Ich habe mich beeilt, so sehr ich konnte. Ich hoffe nur, das Material, das Sie mir anbieten wollen, ist es wert, dass ich mir dafür die halbe Nacht um die Ohren schlage. Wo ist es? Sie werden es schon bekommen. Also machen Sie es nicht so spannend. Ich möchte natürlich die Briefe zuerst lesen, bevor ich sie kaufe. Nehmen Sie den verdammten Schleier von Ihrem Gesicht weg. Ich lege Wert darauf zu sehen, mit wem ich es zu tun habe. Ihr Wunsch ist mir Befehl, Mr. Milverton. Schauen Sie nur ganz genau her. Erkennen Sie mich? Sie? Allerdings. Ich hoffe, Sie wissen, warum ich hier bin. Was wollen Sie? Ihnen das antun, was Sie mir angetan haben. Aber so hören Sie doch, wir können über alles reden. Ich will nicht mit Ihnen reden. Sie haben mit mir auch nicht geredet, als ich Sie darum bat. Ich bitte Ihnen Geld. Wie viel wollen Sie? Ich habe kein Interesse an Geld. Was wollen Sie dann? Ihr Leben, Mr. Wilberton. So wie Sie mir mein Leben genommen haben. Was habe ich? Nehmen Sie doch die Pistole weg zum Donnerwetter. Sollen wir nicht einschreiten, Holmes? Machen Sie sich doch nicht unglücklich. Das, das geht schon, uns nichts an. Sie haben einen Mann, den ich geliebt habe. Briefe zugespielt, aus denen er schließen musste, dass ich ihn betrüge. Daraufhin hat er sich das Leben genommen. Sie, Mr. Wilberton, Sie haben ihn auf dem Gewissen. Was? Und dafür werden Sie teuer bezahlen. Was habe ich? Sie sind doch verrückt. Ich habe nie einem Menschen wie ein Haar gekannt. Verlassen Sie auf der Stelle diese Wohnung oder ich werde... Sie werden gar nichts, Mr. Wilberton. Denn Sie werden zu nichts mehr Gelegenheit haben. Mein Gott, Holmes, was machen wir jetzt? Warum hast du das nicht verhindert? Wir müssen ja nach! Im Gegenteil, wir müssen die Verandatür abschließen. Was müssen wir? Erinnere dich, weshalb wir hierher gekommen sind. Wir müssen uns beeilen. Im Moment kann niemand hier sein. Der Schlüssel war nicht zu überhören. So. Hier ist es. Das Notizbuch und hier, die Briefe. Wirf alles ins Feuer. Schnell! Ab, Watson! Zurück durchs Glashaus! Mr. Milverton! Am nächsten Morgen gegen 9 saßen wir gerade gemütlich beim Frühstück, als uns Inspektor Lestrade von Scotland Yard mit seinem Besuch beehrte. Guten Morgen, meine Herren. Hallo, Inspektor. Morgen. Was versagt uns die Ehre? Sie sehen schlecht aus, als ob Sie wenig geschlafen hätten. Möchten Sie einen Tee? Gern. Watson, würdest du so gut sein? Natürlich. Ich hatte die ganze Nacht zu tun. In Hampstead. Oh, danke, Dr. Watson. Ein Mord. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie der Fall interessiert, Mr. Holmes. Ja, wenn Sie meinen, Inspektor. Schießen Sie los. Das Opfer ist ein gewisser Charles Augustus Milverton. Ein höchst zwielichtiges Individuum, das vom An- und Verkauf kompromittierender Dokumente lebte. Wir wussten seit einiger Zeit, was er trieb, konnten ihm aber nie etwas nachweisen. Wie, sagten Sie, war der Name Milverton? Ganz recht, Milverton. Ja, ich glaube, den Namen habe ich schon gehört. Mein Gott, das ist ein schlimmer Husten, Dr. Watson, hoffentlich nichts Ernstes. Nein, nein, kein Grund zur Besorgnis, Inspektor. Nur eine kleine Erkältung, nicht wahr, Watson? So, so, naja, kein Wunder bei dem Wetter. Ja, was ich sagen wollte, das Interessante an diesem Fall ist, dass die Täter es anscheinend nur auf die besagten Dokumente abgesehen hatten. Diese haben sie sofort an Ort und Stelle im Kamin verbrannt. Ja, Geld und andere Wertgegenstände ließen sie dagegen unberührt. Ach, was Sie nicht sagen, Inspektor. Aber habe ich das richtig verstanden? Sie sprachen von mehreren Tätern. Allerdings, es waren wahrscheinlich zwei. Hm. Der Gärtner, der von den Schüssen aufgeweckt wurde, sah die beiden flüchten. Na, das ist doch eine Spur. Gibt es Beschreibungen der beiden Personen? Nun, wir nehmen an, dass sie aus vornehmen Kreisen stammen. Denn beide trugen Abendgarderobe. Ist das nicht eine ziemlich kühne Schlussfolgerung, Inspektor? Ja, aber erzählen Sie weiter. Der eine war nach Aussage des Gärtners groß und ein ziemlich guter Läufer. Ach, interessant. Und der andere? Oh, der andere soll höchstens mittelgroß und etwas gedrungen gewesen sein. Hast du gehört, Watson? Noch etwas Markantes, Inspektor? Ja, ein Schnurrbart. Der Kleinere hat angeblich einen Schnurrbart getragen. Eine Beschreibung, die fast auf unseren guten Watson zutreffen. Genau, das habe ich auch gerade gedacht. Tja, ja, trotzdem, ich fürchte, diese recht dürftigen Angaben werden kaum ausreichen, um die Täter zu identifizieren, mein lieber Lestrade. Und auf meine Hilfe können Sie diesmal beim besten Willen nicht zählen. Das wäre aber sehr bedauerlich. Ich habe gerade einen ziemlich schwierigen Fall hinter mich gebracht und habe mir deshalb vorgenommen, mir fürs Erste ein bisschen Ruhe zu gönnen. Sie sind also wirklich nicht interessiert? Oh, im Grunde schon, Inspektor, im Grunde schon, aber es tut mir leid. Dieser Fall würde mich zu sehr belasten im Augenblick. Ich hoffe, Sie haben dafür Verständnis. Aber ein andermal stehe ich gern wieder zu Ihrer Verfügung.